Hallo, Georgie. Na, willst du nicht guten Tag sagen? Oh. Na komm, du Trotzkopf. Du kriegst auch eine Belohnung. Ich darf mir von Fremden aber nicht schenken lassen, weißt du? Mein Vater hat das gesagt. Wirklich, Georgie? Dein Vater hat etwas sehr Kluges gesagt. Du hast einen schlauen Vater. Ich, Georgie, heiße Pennywise. Ich bin der tanzende Clown. Und du heißt Georgie. So, wir beide kennen uns jetzt. Richtig? Ja, das ist richtig. Hier unten habe ich auch Süßigkeiten, Karussells, Überraschungen, was dein Herz begehrt. Und viele bunte Luftballons. George, hättest du sie gern? Sag, fliegen die dann auch? Oh ja. Sie fliegen ja, Georgie. Sie fliegen ganz gut. Und wenn du auch hier unten wärst, mit mir zusammen, dann könntest du auch fliegen, George. Macht den Kindern Angst, so wie Pennywise. Für manche bin ich euer Clown, worauf ich doch scheiß. Ihr seid am Arsch, Boys, jeder hat ihr Schiss. Es gibt nichts auf der Welt, das mich aufhält. Bitch! Das ist der Weg, den ich gehe, wenn ich nicht weiter weiß. Junge, du bist potthässlich, gegen mich. Reiß einmal deine Fresse auf und ich zeig dir mein wahres Face. Mach dich nicht lustig über mich, ich bin's lieben Kingsley. Was geht ab? Ihr reißt eure Witze, pass auf, wenn ich dich aufschlitze, gibt es eine große Blutpfütze. Ich steh drauf, pass nicht auf und mein Heck ist ruiniert. Wegen dir steh ich hier wie ein Clown, der sich blamiert, meine Güte. Ihr braucht nicht zu lachen, das was ich getan habe, kann ich auch bei euch gerne machen. Ihr seht aus wie Apachen, wenn ich euch an die Wand klatsche, dann seid ihr rot und zu tun wie Kids in den Gassen. Ihr könnt nicht aufpassen, müsst ihr mich anfassen, mach nur weiter und ich bewerfe dich mit Tassen. Ihr seid die Krassen, Kollege, geh dich mal waschen, denn du stinkst unter den Achseln wie eine befickte Matratze. Du willst nicht anfassen, ich zergrenze dich mit einer Scherbe. Verderbe nicht den Spaß, weil ich vor Freude sterbe. Denn ich verlerne langsam das Leben mal auszukosten. Wenn ich rappe, zwing ich dich den Bordstein auszuschlotzen. Ich mach den Kindern Angst, so wie Pennywise. Für manche bin ich euer Clown, worauf ich doch scheiß. Ihr seid am Arsch, Boys, jeder hat ihr Schiss. Es gibt nichts auf der Welt, das mich aufhält. Bitch! Das ist der Weg, den ich gehe, wenn ich nicht weiter weiß. Junge, du bist potthässlich, gegen mich. Reiß einmal deine Fresse auf und ich zeig dir mein wahres Face. Mach dich nicht lustig über mich, ich bin Steven Kings. Du bist krank, ich bin der Schreck der Kinder. Ich hole aus mit der Faust und zertrümmer jedes Schlüsselbein auf dieser Welt. Ich bin wild, ich zerreiße Wirbelsäule außer die von deinem Kind, weil ich nur bei ihm andere Pläne spiele. Ich verliere die Kontrolle über mich, weil ich ihm Fäuste schiebe. Mit einer fetten Schiene wird er penetriert. Guck mal hier, er verliert ziemlich viel Blut, yeah. So muss es sein, ich schieb ihm alles rein, dann darf er heim. Mit einer ausgeweiteten Großhände schläft er nie mehr ein. Das ist nicht mein Problem sind die Hater. Feuer über Baden-Württemberg, vielleicht später. Ich bin am Nachdenken, soll ich dir den Hals verrenken oder dir mit schönen Grüßen eine Zwangsjacke schenken? Lieber steck ich dir 20 Kilo Gras in den Arsch und dann zieh ich an der Arschbong und hab meinen Spaß. Ich mach den Kindern Angst, so wie Pennywise. Für manche bin ich euer Clown, worauf ich doch scheiß. Ihr seid am Arsch, Boys, jeder hat ihr Schiss. Es gibt nichts auf der Welt, das mich aufhält. Bitch! Das ist der Weg, den ich gehe, wenn ich nicht weiter weiß. Junge, du bist potthässlich, gegen mich. Reiß einmal deine Fresse auf und ich zeig dir mein wahres Face. Mach dich nicht lustig über mich, ich bin Steven Kingsley. Ich rap jetzt von der Ostschweiz, meiste Flüge durch den Kopf wie ne Ost, bitch. Ich werd immer böse und Kriminelle, wenn ich dich druckst, du bitch. Keiner kann mich stoppen, denn ich bin der G von dem hier weg. Mir nennt ihr Piss, verpiss der kleine Fucker. Meine Lines sind Hammer. Wenn ich dich fertig mach, schaust du zu, wie ich dich auslache. Wenn ich dein scheiß Gesicht vor mir seh, bist du platt. Denn ich hab mir alles selber beigebracht, was ich mit dem Messer anrichten kann. Nämlich Highlander oder Frauenschänder. Ich bin der Schatten aus dem Kleiderschrank, der Spinner. Ich bin aggressiv, mein Rap ist explosiv. Ich bin Bomben und schlage ein, wie World Trade Center. Ich pumpe den Beat, ich bin verliebt in die Waffe, sieht gut aus. Ich bin auf Futze drauf, wie noch nie. Vergesst meinen Namen nicht, ich fick die Welt, ich fick euch weg. Wie sie untergeht, wegen meinem Rap, Mutterficker. Ich mach den Kindern Angst, so wie Pennywise. Für manche bin ich euer Clown, worauf ich doch scheiß. Ihr seid am Arsch, Boys, jeder hat ihr Schiss. Es gibt nichts auf der Welt, das mich aufhält. Bitch! Das ist der Weg, den ich gehe, wenn ich nicht weiter weiß. Junge, du bist potthässlich, gegen mich. Reiß einmal deine Fresse auf und ich zeig dir mein wahres Face. Mach dich nicht lustig über mich, ich bin's lieben Kingsley.